Die Überfahrt nach Australien, von einer Schiffsreise kann man mit dem besten Willen nicht sprechen, dauerte fast 10 Wochen. Der Kahn, ein uraltes Frachtschiff mit Ladung für den fernen Kontinent an Bord, hatte einen kleinen Bezirk, der für uns ein paar hundert Emigranten mit Stacheldraht abgezäunt war. Ich habe mich selten in meinem Leben so erniedrigt gefühlt.